الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير خلق الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اكتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفضل إن شاء الله تعالى أن من الدنبرايش والتماتيك des أدب des Benehmen des Studenten oder desjenigen der nach Wissen strebt. Ich will إن شاء الله تعالى noch mal ganz kurz wiederholen was wir letztes Mal gelernt haben und kurz fassen bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hassan al-Basri, möge Allah tabaraka wa ta'ala sich ihm erbarmen, hat gesagt, ein Mann lernte Jahre über Jahre seinen Anstand, bis er diesen Anstand sozusagen vervollkommen hat. Hassan al-Basri ist ein großer Tabi'i und ein Tabi'i ist ein Schüler der Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und Ibn Sirin sagte, sie lernten die Rechtsleitung und das Handeln nach der Rechtsleitung und den Anstand nach der Rechtsleitung, genauso wie sie das Wissen lernen. Und die Ulama sind sich einig, derjenige, der kein Adab hat, wird das Wissen nicht lernen. Er wird für sich selber ein Hindernis sein und genauso kann es auch passieren, dass er, wenn er in den Sitzungen sitzt, auch ein Hindernis für andere ist. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah sagt, Inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizan al-akbar. Wahrlich, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam ist die große Waagschale. Naam. Wa alayhi tu'radu al-ashya'. Alles, was du in deinem Leben machst, alle Dinge, die Aqidah, der Adab, egal was, wird gemessen mit der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam. Er sagte, in Bezug auf seinen Charakter, seinen Leben und seine Rechtsleitung. فَمَا وَافَقَ فَهُوَ الْحَقِّ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلِ. Alles, was der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam übereinstimmt, dies ist die Wahrheit. Und all jenes, was dieser Sunna und den Akhlaq und den Adab und der Rechtsleitung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam widerspricht, ist Batil, ist falsch, ist ungültig. Subhanallah. Habib ibn Shahid sagte, rahimahullah, zu seinem Sohn, Ya Bunay, O mein Sohn, freunde dich mit den Fuqaha, den Ulama an. Wa ta'allam minhum und lerne von ihnen. Wa khudh min adabihim und nimm von ihrem Anstand. Fa inna dhalik ahabba ilayya min kathirin min al-hadith. Denn dies ist mir lieber als viel Hadith, was du sozusagen auswendig lernst. Weil, wie einige gesagt haben, möge Allah tabaraka ta'ala sich den Ulama erbarmen und auch uns, zur Aussage Allah tabaraka ta'ala, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Und wahrlich, du hast einen gewaltigen Charakter, sagen die Ulama, einige, wahrlich, du bist auf einer gewaltigen Religion. Und die Religion ist Adab. Die Religion ist unser Leben. Wie wir uns benehmen, wie wir glauben, wie wir uns benehmen mit Allah tabaraka wa ta'ala, mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, das heißt mit seiner Sunna, wie wir umgehen mit den Sahaben, allgemein mit den Menschen und wie wir auch umgehen mit uns, mit unserer Familie, mit dem Wissen. Und ich hatte erwähnt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass jemand, der einen guten Charakter hat, die Stufe von jemandem erreichen kann, der betet und fastet. Subhanallah. Er muss trotzdem beten und fasten, aber er kriegt diesen Lohn. Und alayhi salatu wassalam sagte, die mir am liebsten sind und am nächsten, sind die mit dem besten Charakter. Und wie können wir unseren Charakter messen? Indem wir unseren Charakter mit dem Koran und der Sunna messen. Und wie Sufyan ibn Uyayna gesagt hat, rahimahullah, dass wir die Waage vom Leben des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, seine Rechtsleitung und seinen Charakter messen mit unserem. Alles, was mit dem Charakter und das Leben und die Aqida und so weiter mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam übereinstimmt, das ist die Wahrheit und du bist auf der Wahrheit. Und all dies, was es widerspricht, ist eben die Falschheit, bis man es aufhebt und zum Richtigen zurückgeht. Und so sagte Habibu ibn Shahid rahimahullah zu seinem Sohn, Ya Bunay. Und da ist auch eine Lehre, wie Luqman rahimahullah zu seinem Sohn sagt, Ya Bunay. Er spricht mit seinem Sohn auf eine schöne Art und Weise. Und wir müssen uns angewöhnen, mit uns und unserer Familie und unserer Umgebung, mit unseren Brüdern auf eine schöne Art und Weise umzugehen. Allah tabaraka ta'ala liebt den guten Charakter. Allah azza wa jal liebt das Gute und das Gerechte. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Allah tabaraka ta'ala gebietet euch das Gute, das Gerechte und dass ihr euren Verwandten das Recht gibt, die Güte, alles Gute. Hassan al-Basri sagt, diese Ayah hat alles Gute zusammengefasst oder umfasst und hat alles Üble ebenfalls zusammengefasst, yani im Sinne, Allah tabarak ta'ala hat dir alles Gute geboten. Inna Allah ya'murukum bil adl. Allah gebietet euch al-adl, die Gerechtigkeit. Und was ist die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, liebe Brüder, ist, dass das Recht, auf dem etwas baut, richtig ist. Und das richtige Recht ist der Koran und die Sunna. Die Gesetze der Menschen sind immer mangelhaft. Und der Schöpfer der Menschen weiß schon, was für sie richtig ist. Allah gebietet euch al-adl. Wal-ihsan. Wal-ihsan und die Güte. Und dass ihr euren Verwandten das die Rechte gibt. Nicht nur den Verwandten, auch jene, all jene, die ein Recht gegenüber euch haben. وَيَنْهَا und er verbietet الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي. Er verbietet euch das Verwerfliche und Schändliche, Schlechte und die Übertretung. Die Übertretung gegenüber den Menschen. Es gibt einmal das Verhalten, wie ich erwähnt habe, dir gegenüber Allah, tabaraka ta'ala, dann das Verhalten gegenüber dem Gesandten Allahs und dann dein Verhalten selber dir gegenüber und dann das Verhalten, barakallahu fikum, mit dem Menschen und genauso das Verhalten mit dem Wissen. Und wir wollen das inshallah ta'ala lernen, auf dass wir inshallah ta'ala zu den besten Menschen werden. Möge Allah uns das ermöglichen in Dunya und in Akhira. Manche Geschwister fragen, jetzt diese Dinge, die wir erwähnen, ist das Pflicht? Nicht alles, was wir erwähnen, ist Pflicht, aber in der Dunya, wie manche Stufen haben, wird es auch Stufen in der Akhira geben. Du kannst gut sein, du kannst besser sein und du kannst am besten sein. Und wir wollen inshallah die am besten sein. Tayyib? Nein. Und so sollten wir auch unsere Kinder lernen. Aber zuerst sollten wir uns lernen und dann können wir unseren Eltern, also unsere Familie das beibringen. Denn subhanallah, Allah tabaraka ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. O ihr, die ihr glaubt, Abdullah ibn Mas'ud sagt, يعني, wenn Allah تبارك وتعالى sagt, يا أيها الذين آمنوا, O ihr, die ihr glaubt, dann mach dein Ohr richtig, يعني, hör richtig zu. Entweder es ist Gutes, was dir geboten wird, oder es ist Schlechtes, was dir verboten wird. Und Umar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه überliefert, beziehungsweise Umar ibn al-Khattab sagt uns, es gibt nichts, was Allah uns gebietet, außer es ist gut für uns. Und es gibt nichts, was Allah uns verbietet, außer es ist schlecht für uns. Subhanallah. Es ist Khair über Khair. Es ist Gutes über Gutes. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Es ist gut. Gute über Gute. Gutes über Gutes von Allah tabaraka ta'ala. Allah ist unabhängig von uns. Subhanahu wa ta'ala. Trotzdem sucht er das Beste für uns aus. Na'am, Brüder. Zu der Ayah, O ihr, die ihr glaubt, hütet euch und eure Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. So sagen die Salaf von den Sahaba und Tabi'in, yani, lernt den Dien und lehrt euren Familien, was Allah ihnen geboten und verboten hat und lernt ihnen Anstand. Und wie einige der Gelehrten gesagt haben, wenn du etwas nicht besitzt, kannst du es auch nicht weitergeben. Und deswegen, wir wollen uns inshallah ta'ala, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Ich bin gesandt worden, um die edlen Eigenschaften zu vervollständigen. Der Gesandte Allah hat nicht gesagt, ich bin gesandt worden, um edle Eigenschaften euch beizubringen. Nein, ihr habt schon gute Eigenschaften, einer mehr und einer weniger. Doch ich will sie euch verfeinern und verbessern und vervollständigen. Die Bedeutung des Hadith. Na'am. Und einige der Gelehrten sagten zu ihren Kindern, Ya Bunay, O mein Sohn, dass du ein Kapitel über das Wissen vom Anstand lernst, also über den Anstand, ist mir lieber, dass du 70 Kapiteln über das Wissen lernst. Weil derjenige, der Anstand hat, Allah wird ihm Erfolg geben, dass er mehr lernt. Subhanallah. Und ihr wisst, ihr kennt das von euch selbst. Welchen Menschen habt ihr mögt ihr am meisten? Ihr mögt denjenigen, der gut zu euch ist. Derjenige, der einen guten Charakter hat. Und Allah liebt diese Menschen, die Muslime sind und die einen guten Charakter haben. Subhanallah. Makhladu ibn al-Husayn sagte zu Abdullah ibn Mubarak, und Abdullah ibn Mubarak ist ein großer Gelehrter, rahimahullah, von den Salaf. Er sagte zu ihm, zu Abdullah ibn Mubarak, der 100.000 Überlieferungen auswendig kannte, der Allah musta'an 150 Raka'a am Tag gebetet hat, und jeder kennt ihn, der seine Sira gelesen hat. Er sagt zu ihm, zu Abdullah ibn Mubarak, wir benötigen mehr vom Anstand als viel vom Hadith. Subhanallah. Wir brauchen mehr Anstand als viel Hadith. Allahu Akbar. Wenn das Gelehrte sich gegenseitig ans Herz legen, müssen wir uns das ebenfalls ans Herz legen. Alhamdulillah. Deswegen, Brüder, dass wir uns damit beschäftigen können, ist erstmal eine Ni'mah von Allah tabarak ta'ala. Und es heißt im Hadith bei Ahmad überliefert, wenn Allah einen Diener liebt, lässt er azhadahu fi dunya. Das heißt, er lässt ihn den Sucht, die Enthaltsamkeit von der Dunya praktizieren. Er gibt ihm Verständnis in der Religion. Subhanallah. Und er zeigt ihm seine Fehler, damit er diese Fehler verbessert. Er zeigt ihm seine Fehler, und das andere war die Erklärung von mir. Deswegen, Brüder, es ist Gutes über Gutes. Man sieht diese Sache nicht als klein. Und denkt nicht, dass ihr von heute auf morgen vollständig seid. Nein, wallahi, wir brauchen Zeit. Aber wenn jemand nicht anfängt, wie will er das Ziel erreichen? Manche sagen, es ist so weit und so hoch, der Weg ist zu lang. Aber wenn du schon die ersten Schritte machst, bist du schon das Ziel schon einige Schritte näher, oder nicht? Möge Allah unser Charakter verbessern und möge Allah mit uns zufrieden sein. Kurz auch zu den Vorzügen des Wissens. Wir hatten letztens erwähnt, dass Allah tabaraka ta'ala sagt, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah erhebt diejenigen von euch, die den Iman verinnerlicht haben und denen er das Wissen gegeben hat, um Stufen. Na'am, Suratul Mujadalah, Vers 11. Und Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu sagte, العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة. Die Gelehrten, die Wissenden, die Ulama sind über die Mu'minin um 700 Stufen höher. Und er sagte, rahimahullah, weiter, und zwischen zwei Stufen ist ein Abstand von 100 Jahren. Brüder, ihr seid auf diesem Weg. Ihr seid, inshallah ta'ala, auf dem Weg, zu Gelehrten zu werden. Und bi'idhn Allah tabarak wa ta'ala, umso mehr du lernst und umso mehr du praktizierst, umso höher wird deine Stufe sein. Na'am. Und auch von den Vorzügen des Wissens sagt Allah tabaraka ta'ala, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah bezeugt, dass es keinen Ilah gibt außer ihm. Und auch die Malaika und denen das Wissen gegeben worden ist. Subhanallah. Und die Gelehrten sagen, und darunter auch Ibn al-Qayyim, wie wir letztens erwähnt haben, diese Aya reicht allein an Vorzug, um nach diesem Wissen zu schreiben. Du bist ein Zeuge Allahs Azza wa Jal auf der Erde. Subhanallah. Möge Allah uns von ihnen sein lassen. Amen. Darauf sagt Allah tabaraka ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sind denn jene, die wissen, gleich denjenigen, die kein Wissen haben? Und Allah Azza wa Jal sagt, Subhanallah, هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ. Das sind klare Zeichen, deutliche Zeichen in den Brüsten derjenigen, denen das Wissen gegeben hat. Yani sie haben den Koran, die Sunna im Herzen, sie haben es auswendig gelernt. Deswegen, Brüder, lernt auswendig. Lernt. Und was man auswendig lernt und mit was man beginnt, das werden wir auch, inshallah, azza wa jal, lernen, wenn Allah tabaraka ta'ala das für uns geschrieben hat. Noch sagt Allah tabaraka ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wahrlich nur Allah azza wa jal fürchten die Wissenden, die Gelehrten. Umso mehr dein Wissen steigt, umso mehr wirst du Allah tabaraka ta'ala fürchten. Und diejenigen, die Allahs Grenzen überschreiten oder überhaupt nicht beten und behaupten, sie sind Muslime oder sie lieben Allah, das sind jene, die keine Ahnung von Allah tabaraka ta'ala haben. Wie die Christen, die sagen, Allah liebt alle Menschen. Allah sagt, وَنَبِّ عِبَادِي, gib meinen Dienern allgemein, alle Menschen, Kuffar und Muslimi, die Botschaft. Ich bin نَبِّ عِبَادِي أَنَّنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, ich bin Al-Ghafur und Al-Rahim. Yani ich vergebe alle Sünden und ich erbarme. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, und meine Strafe ist die gewaltige Strafe. So beten Ahlus Sunnah wal Jama'a Allah tabarak wa ta'ala auf drei Säulen an. Oder beziehungsweise die Ibadah baut auf drei Säulen. Mit Liebe, mit Hoffnung und Furcht gegenüber Allah Azza wa Jal. Wir sind nicht wie die Khawarij, die beten Allah nur aus Angst an. Und wir sind nicht wie die Murji'a und die Christen, die nur auf Hoffnung und Liebe ihre Ibadah gebaut ist. Sondern wir lieben Allah Azza wa Jal und lieben, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und wir lieben das Paradies und bitten Allah Azza wa Jal und erhoffen uns durch unsere Taten das Paradies. Und wir haben Furcht vor der Strafe Allahs Azza wa Jal, indem wir handeln nach dem, was Allah uns geboten hat, und von dem fernbleiben, was Allah Azza wa Jal uns verboten hat. Nein. Und eine Botschaft an euch, insha'Allahu ta'ala, vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und der Hadith ist mutawatir, das heißt, der ist sehr stark und sehr viel überliefert. Und alle Überlieferungen, wenn man sagt, es ist mutawatir, brauchst du nicht fragen, ob es authentisch ist oder nicht. Ist authentisch. So sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqtihu fid din. Eine frohe Botschaft vom Gesandten Allah. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, wen Allah azza wa jal Gutes will, den gibt er Verständnis im Dien. Und Allah will für euch Gutes. Wenn die Ulama hier auch Bedingungen geben. Erstens, wenn du nach dem Wissen mit Aufrichtigkeit strebst. Zweitens, wenn du nach diesem Wissen, was du erhalten hast, handelst. Und noch mehr Erfolg ist, wenn du dieses Wissen, was du gelernt hast, weiterlässt. Genauso wie es herabgesandt worden ist. Deswegen sagen einige der Salaf und auch Ibn al-Qayyim, rahimahullah, in Zad al-Ma'ad, er sagte, Ar-Rabbani, der Gottesmann, sagen die Salaf, er muss vier Eigenschaften haben. Wie Allah ta'ala sagt, وَكُونُوا رَبَّانِيُّونَ, und seid Rabbaniyun. Sie sagen, das sind jene, die sich bemühen, das Wissen zu lernen. Und Ibn al-Qayyim, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagt in Majmu' al-Fatawa, wäre das Streben nach dem Wissen nicht Dschihad, also richtige Anstrengung, und das ist Dschihad, dann wären alle Leute Ulama. Erste, das Streben nach dem Wissen, weil du lässt deine Dunya und deine Shahawat, deine Gelüste, und du stehst auf, obwohl du eigentlich schlafen kannst. Du könntest eigentlich andere Sachen machen, aber nein, du ziehst deinen Nafs zusammen und sagst, ich lerne jetzt, was Allah Azza wa Jal herabgesandt hat. Zweitens, dass du deine Seele dazu bringst, dein Selbst, das, was du gelernt hast, auf beste Art und Weise zu praktizieren. Drittens, dass du dieses Wissen weitergibst. Und viertens, dass du geduldig bist auf dem Schaden, das dich trifft, inshallah. Wir werden das inshallah in Usul al-Thalatha nochmal deutlicher erklären. Wer diese vier Eigenschaften hat, ist ein Rabbani, ist ein Gottesmann. Subhanallah. Und die Ulama sagen, wen Allah Azza wa Jal Gutes will, den wird er Fiqh geben, also Verständnis. Und die Salaf sagen, das Verständnis, beziehungsweise die Salaf haben das Verständnis gehabt, wenn sie sagen, der Fiqh, dann heißt es, gemeint ist das Verständnis der ganzen Religion. Nicht nur, wie man betet und fastet, sondern Al-Aqidah, Al-Adab und das Fiqh, was wir kennen. Nein. Und es ist ein gutes Zeichen, insha'Allahu ta'ala, dass Allah euch auserwählt hat und Allah Azza wa Jal für euch Gutes will. Es wurde gesagt, Allah gibt die Dunya, den er liebt und den er nicht liebt. Den Kafir und den Muslim. Aber Allah gibt diesen Dien und dieses Ulm nur den er liebt. Natürlich mit den Bedingungen, dass er aufrichtig das anstrebt und danach handelt für Allah tabaraka ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Ulama warathatul Anbiya, die Ulama, die Wissenden, die Gelehrten, sind die Erben der Propheten. Und ihr nehmt gerade vom Erbe der Propheten. Die größte Erbe, subhanallah, Quran und Sunnah. Aber dieses Erbe hat Rechte mit sich und hat Anstand mit sich. Und inshallah ta'ala werdet ihr die nächste Generation sein, der Gelehrten, der Rabbaniyun, Brüder, nimmt auch als Absicht, wie Imam Ahmad einmal gefragt worden ist, welche Absicht soll man haben nach dem Streben nach dem Wissen? Er sagte, dass du deine Unwissenheit aufhebst und die Unwissenheit deiner Umma. Und mindestens gib das, was du hast, auch deiner Familie, deiner Mutter, deiner Frau, deinen Kindern. Und wenn du mehr kannst, gib yani auch denen, yani nicht nur deine eigene Familie, auch anderen. Subhanallah, ist großer Khair. Und das Wissen, Brüder, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zeigt uns die Vorteile des Wissens. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, als bei ihm zwei Männer erwähnt worden sind, einer war, der Allah ta'ala anbetet, ein Abid, und einmal ein Gelehrter. Da hat er gesagt, der Vorzug eines Wissenden gegenüber eines Abid, eines Dieners, ist der Vorzug von mir gegenüber den Niedrigsten von euch. Und alle, die wir hier erwähnen, die Gelehrten, die Ulama sind sich einig, wie gesagt, das sind die Gelehrten, die nach ihrem Wissen handeln. Subhanallah. Na'am. Alayhi salatu wassalam gibt uns noch einen Vorzug. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wer einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu streben, den erleichtert Allah einen Weg ins Paradies. Wie oft, ihr Ikhwan, habt ihr vielleicht Themen und Erschwernisse, und dann ihr geht zu einem Wissenden und fragt ihn, und Allah Azza wa Jal öffnet euch und erleichtert euch. Das ist auch ein Weg, den ihr eingeschlagen habt. Und die Wege sind verschieden. Der beste ist, wenn ihr könnt, bei einem Gelehrten, bei einem Sheikh zu lernen. Gibt es diese Möglichkeit nicht, gibt es Durus, Unterrichte, heute in unserer Zeit, wie die MP3s und so weiter. Und auch von den Wegen ist, dass du auch die Bücher aufschlägst und lernst von dem Wissen, was Allah ta'ala herabgesandt hat, und dass du fernbleibst von dem Wissen der Leute der Bid'ah. Weil das ist nur Zeitverschwendung, und es kann passieren, dass du eine Sache lernst, die in dein Herz geht, und du bist vernichtet. Na'am, und dazu werden wir inshallah ta'ala später mehr erwähnen. Subhanallah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, und die Engel legen ihre Flügel runter, Subhanallah, für den Strebenden nach Wissen, aus Zufriedenheit Allahs tabaraka ta'ala ihm gegenüber. Subhanallah, Allah ist mit dir zufrieden. Und hier geht es nicht nur um die Männer, es geht auch für die Frauen. Es gilt auch für die Frauen. Na'am. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und wahrlich für den Gelehrten, den Wissenden, bittet alles in den Himmeln und auf die Erde um Vergebung. Sogar die Fische im Meer. Allahu Akbar. Und es gibt eine Überlieferung, Allah Azza wa Jal macht Salawat, yani Allah lobt dich, und die Engel bitten um Vergebung für dich und alles in den Himmel und Erden für denjenigen, der den Menschen das Gute lehrt. Brüder, nimmt diese Vorzüge. Seht es nicht als klein. Es ist egal, was du deiner Familie beibringst. Also, ob es nur ein Satz ist. Nein. Wiederholen das Letzte. Also, Allah tabarak wa ta'ala. Also macht Salawat, und das Salawat von Allah Azza wa Jal, wie Abu Ya'la sagte, bei Bukhari überliefert, ist der Lob, dass Allah dich lobt bei ihm oben, subhanahu wa ta'ala. Und die Malaika machen Dua für dich, yani Istighfar. Und alles in den Himmel und Erden bittet um Vergebung für dich. Für wen? Für denjenigen, der den Menschen das Gute lehrt. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es eingegrenzt? Nein, egal welcher Khair. Ob es Takbiratul Ihram, ob du sagst, senke deine Blicke, ob du sagst, spende, ob du sagst, ich habe heute ein Hadith schon mal gelernt, die Gelehrten sind Erben der Prophet. Der Prophet hat allgemein gesprochen. Subhanallah. Und die Erde und Himmel machen was? Alles, was in den Himmel und Erden ist, bittet um Vergebung für denjenigen, der den Menschen das Gute lehrt. Und das Gute allgemein, egal was, von Koran und Sunnah. Nur, dass es genauso ist, wie es herabgesandt worden ist. Subhanallah. Und wenn du von denjenigen sein willst, die die Träger des Wissens sind, musst du bestimmte Eigenschaften an dir haben. Du musst gerecht sein. Du musst aufrichtig sein. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ. Dieses Wissen, das islamische Wissen, tragen Gerechtesten von der Umma, also die Gerechtesten. Subhanallah. Und alaihi salatu wassalam hat uns auch erklärt im Hadith von der Bedeutung, dass sie das Falsche, von was dem Islam zugeschrieben wird, negieren und wegbringen. Subhanallah. Deswegen, eine große Sache musst du haben. Du musst Amana haben, Bruder. Du musst vertrauenswürdig sein. Du musst aufrichtig sein. Du darfst dich nicht von deiner Hawa leiten. Aber wir werden inshallah ein extra Kapitel darüber sprechen. Und Ali radiallahu an, Ali radiallahu an, der große Sahabi, der vierte Khalif, vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, der vierte Khalif, er sagte, kafa bil ilmi sharafa. Es reicht von Ehre des Wissens, an yadda'ih man la yuhsinu. Dass jener, der sich das Wissen zuschreibt, der überhaupt nicht dieses Wissen hat, oder nicht, yani, wie sagt man, yani, er hat dieses Wissen nicht, oder er beherrscht es nicht richtig, aber sagt, ich gehöre zu dem Wissen. Es reicht schon an Ehre. Und er sagt weiter, und er ist glücklich oder freut sich, wenn man sagt, wenn ihm das Wissen zugeschrieben wird. Wenn man zu dir sagt, du bist ein Wissender, ist doch was Besseres, als wenn man zu dir sagt, du bist ein Jahil. Er sagt weiter, وَكَفَى بِالْجَهْلِ ذَمَّنْ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ. Und es reicht an Tadel in Bezug auf die Unwissenheit, dass derjenige, der es besitzt, sich davon lossagt. Er ist Jahil, aber er mag es nicht, wenn man sagt, du bist Jahil. Er mag es einfach nicht. Ist es so oder nicht? Und deswegen, Brüder, das Wissen wird für Allah gelernt und das Wissen hat Ehre. Deswegen nimmt die das höchste Gut in der Dunya. Das ist das Wissen von Allah. Das ist göttliches Wissen. Das ist großer Khair. Und wir wollen kurz hinzufügen, was wir mit dem Wissen meinen. Das Wissen basiert auf dem Koran und auf die authentische Sunna des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, auf dem Verständnis der Sahaba, radhiyallahu anhum. Alles, was dem widerspricht, gehört nicht zum reinen Wissen. Es ist batil. Na'am. Und für dieses Wissen brauchst du einen guten Verstand. Und du brauchst Geduld. Die Salaf sagten, das Beste, was jemandem gegeben worden ist, ist der Verstand. Der saubere Verstand, der gute Verstand. Und die schlimmsten Katastrophen ist die Unwissenheit. Oder sind die Unwissenheit. Subhanallah. Manche sagten, hätten die Unwissenden geschwiegen, wäre die Meinungsverschiedenheit aufgehoben. Aber das stimmt nicht. Aber hätten die Juhal geschwiegen, wären viele Angelegenheiten leichter. Nein. وقال أبو مسلم رحمه الله زاكت العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء الله أكبر دي جلاتن دي وسندن sind auf der Erde wie die Sterne im Himmel. Wenn sie sich erblicken lassen für die Menschen, werden sie dadurch recht geleitet. Und wenn sie verschwinden, sind die Menschen verwirrt. Subhanallah, einige der Ulama, der Salaf sagt noch, die Sterne haben ja Gründe. Allah Ta'ala sagt einmal, Allah hat sie als Schmuck gemacht. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Wir haben den Himmel der Erde geschmückt mit Lichter. Brüder, wisst ihr eigentlich, der erste Himmel, dieser Weltraum, was sie sagen, das ist der erste Himmel. Weil Allah sagt, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Wir haben den Himmel der Erde geschmückt mit Lichter. Erstens, sie sind Schmuck. Zweitens, رُجُوم لِلشَّيَاطِينَ. Sie sind Wurfgeschosse gegen die Shayatin. Na'am. Und drittens, sie sind Schönheit. Darin sind sich die Gelehrten einig. Und da sagen sie, genauso sind die Gelehrten, die Wissenden. Sie sind Schmuck für die Dunya. Licht für die Unwissenden. Kämpfer gegen Shayatin. Subhanallah. Und sie sind Rechtleitung für die Menschen. Subhanallah. Und Abu al-Aswad الدؤلي رحمه الله تعالى sagt ليس شيء أعز من العلم. سبحان الله. Es gibt nichts ehrenvolleres يعني auf der Dunya als das Wissen. الملوك حكام على الناس. Die Herrscher sind Richter über die Menschen. والعلماء حكام على الملوك. Und die Gelehrten sind Richter über die Herrscher. Weil die علماء können, wenn du einen Staat führst, du brauchst Gelehrte, du brauchst Richter. Und das können nur Gelehrte sein, es kann kein Unwissender sein. Deswegen strebt dieses Wissen an. Die Umma braucht Gelehrte. Sie braucht nicht nur Gelehrte, sie braucht Gelehrte, die nach dem Wissen handeln, was sie gelernt haben und das Wissen auch ihnen weitergeben. Noch Brüder Wahb, Ibn Munabbih, rahimahullah ta'ala, sagte, übrigens 110 nach der Hijra gestorben, er sagte, vom Wissen lässt sich auszweigen. Also was vom Wissen entspringt. Erstmal die Erde, das ist in Dunya und in Akhira. Auch wenn sein Gefährte, also derjenige, der das Wissen besitzt, ein Niedriger ist. Zum Beispiel die Leute, was haben sie in der Dunya für Maßstäbe? Welches Auto du fährst, wie viel Geld du hast, welchen Beruf und so weiter. Das sind doch die Dunya-Maßstäbe. Nein, aber wenn du jemanden siehst, zum Beispiel, der putzt draußen den Boden, du würdest ihn nicht so yani, sehen wie vielleicht, oder nicht du, jetzt die Leute, ne, der Dunya, sie würden ihn nicht so wie jemand sehen, der Arzt ist, sag? Aber Allah Azza wa Jal macht aus demjenigen, der putzt draußen, der ein Alim ist, macht er noch größer als jemand, der Arzt ist und Jahil ist. In Dunya und in Akhira. Na'am. Subhanallah. Dann sagt Mu'adh ibn Jabal, ta'allamu al-ilm. Das kann man nicht genug sagen. Lernt das Wissen. Gemeint immer das islamische Wissen. Denn das Lernen des Wissens ist gut. Es bringt nicht nur Gutes mit sich. Und es ist nicht nur eine gute Tat. Er sagt weiter, und das Verlangen nach ihm, das Streben nach ihm ist Ibadah. Ihr seid in einer Ibadah. Und nicht eine kleine Ibadah, eine gewaltige Ibadah. Und das Wiederholen von dessen, was man gelernt hat, ist Tasbih. Na'am. Und das Suchen danach, das Forschen danach ist Jihad. Und das Abgeben vom Wissen ist Annäherung. Na'am. Zu Allah tabarak ta'ala. Und demjenigen zu lehren, der es nicht kennt, ist eine Sadaqah. نعم الصدقة was für eine gute صدقة ist das Brüder الله أكبر وفضيل بن عياد رحمه الله sagt und wir hatten darüber gesprochen عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء ein Gelehrter der handelt weil wir haben gesagt nicht nur das Wissen sondern der auch danach handelt er wird als groß gerufen in den Herrschaften des Himmels es wird auch von Isa عليه الصلاة والسلام überliefert سفيان بن عيينة رحمه الله عز وجل زاكت أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده diejenigen die am höchsten die Stufen bei Allah haben in Dunya und in Akhira meinte sind die die zwischen Allah und ihren Diener sind وهم الأنبياء والعلماء und das sind die Propheten und die Wissenden yani weil sie ihnen das Wissen überbracht haben und ihnen gelehrt haben Es ist nicht gemeint, dass sie anrufen und neben Allah Azza wa Jal anbeten. Nein, die Propheten sind die höchste Stufe. Allah hat sie geschickt zu uns, damit er uns von den Dunkelheiten der Unwissenheit ins Licht der Rechtleitung führt. Und dann sagt er, Rahimahullah, weiter, und nichts Besseres wurde in der Dunya jemandem gegeben als die Prophetenschaft. Und nichts Besseres nach ihm als das Wissen und das Verständnis. Und dann wurde er gefragt, von wem hast du das? Er sagte, von allen Ulama, yani al-Fuqaha, die Gerichtsgelehrten. Nein. Und Salih bin Abdullah al-Tustari sagte, er ist gestorben 283 nach der Hijra, er sagte, wer von euch die Sitzungen der Propheten sehen möchte, der soll zu den Sitzungen der Gelehrten gehen. Forscht nach ihm. Und wir reden immer von den Gelehrten der Wahrheit, den Gelehrten der Sunna, nicht den Gelehrten der Tawarit, der Murji'a, der Leute der Bid'a. Nein, wir reden von Leuten, die Ahlul Haq, Ahlul Sunna. Na'am. Und sagt der Shafi'i, rahimahullah, إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. Wenn diejenigen, also die Fuqaha, die Rechtsgelehrten, die nach ihrem Wissen handeln, nicht die Nachstehenden Allahs sind, dann hat Allah Azza wa Jal keine Nachstehenden. Subhanallah. Allahu Akbar. Und Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagte, eine Sitzung im Fiqh, also im Wissen, ist besser als 60 Jahre Ibadah. Weil manche beten 60 Jahre und er weiß noch nicht, wie man richtig betet. Aber einer sitzt eine Stunde und er wird wissen, wie er 60 Jahre richtig Ibadah anbetet. Es wurde gesagt, dass einer gesagt hat, dass ein Mann 20 Jahre lang betet und Allah hat von ihm keine Raka'a akzeptiert. Das ist aufgrund seiner Unwissenheit, aufgrund dessen, weil er nicht weiß, wie man betet. Er hat kein Tawhid. Und auch Sufyan ibn Uyayna, Afwan Sufyan al-Thawri und Imam al-Shafi'i, rahimahumullah ta'ala, sagten, Laysa ba'da al-Fara'id afdalu min talab al-ilm. Es gibt nichts Besseres nach den Pflichten, als das Streben nach dem Wissen. Und Imam Ahmad wurde gefragt, du bist ein großer Imam geworden, alt geworden, du bist ein großer Gelehrter. Wann hörst du, wann endet das Streben nach dem Wissen? Er sagte, das Wissen beginnt von der Wiege bis zum Grab. Also er strebt bis zum Tod. Das Wissen hat kein Ende, Brüder. Na'am. Na'am, Brüder. Und alles, was wir hier erwähnt haben, Jazakumullahu khairan, ist in Bezug auf den Gelehrten oder den Wissenden, der nach seinem Wissen handelt. Der dieses Wissen nur für Allah Ta'ala anstrebt. Denn derjenige, der dieses Wissen für einen anderen außer Allah Azza wa Jal anstrebt, so sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, soll er seinen Platz im Höllenfeuer vorbereiten. Bei Tirmidhi überliefert. Und auch sagte sallallahu alaihi wa sallam, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Das reicht als Warnung, möge Allah uns Ikhlas geben. Er sagt, wer das Wissen oder wer Wissen lernt, womit man nur Allahs Angesicht anstrebt, er lernt das nur für einen Teil der Dunya, egal was, ob es Ansehen für eine Frau, für Geld, ich weiß es nicht. Er wird nicht mal den Duft von Al-Jannah riechen. Das ist bei Abi Dawud und ist auch authentisch. Und auch Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu sagt, wahrlich, es geht hier um die drei Menschen, der Hadith ist euch bekannt. Der Mujahid, der Wissende und der Spendende. Und hier sagte Abu Huraira, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna awwalan nas yuqda alayhi yawm al-qiyamah, thumma dhakara thalatha. Dann sagte er, sagte alayhi salatu wasallam, wahrlich, die Menschen, mit denen am ersten abgerechnet wird, yawm al-qiyamah, sind drei. Und er erwähnte von ihnen, wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allama wa qara'a al-Qur'an. Er sagte, ein Mann erlernte das Wissen. Es gilt nicht nur für den Mann, sondern auch für die Frau. Lernte das Wissen und lehrte es. Und las den Koran. Subhanallah. Der wird gebracht und ihm werden die Na'am, die Gaben Allahs Ta'ala, gezeigt. Er wird sie anerkennen. So wird ihm gesagt, was hast du dafür getan? Er sagte, Ta'allamtu fika al-'ilm. Wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Ich lernte für dich das Wissen. Und lehrte es und las den Koran für dich. Dann wird zu ihm gesagt, كذبت, لكن تعلمت ليقال عالم. Du bist ein Lügner. Wer kennt die verborgenen Absichten außer Allah? Es wurde gesagt, dass die Engel hochsteigen. Es wurde gesagt, dass die Engel hochsteigen mit vielen Taten. Und Allah Azza wa Jalla sagt, diese ganzen Taten sind vernichtet. Die Engel sehen diese Taten und sagen, Subhanallah, diese Taten sind gewaltig. Dann sagt Allah Azza wa Jal, diese Taten sind vernichtet. Weil die Engel können nur nach den Äußerlichen urteilen, die kennen nicht das Verborgene. Und dann Allah Azza wa Jal sagt, weil diese Taten hat er nicht für mich gemacht. Und dann kommen sie mit bisschen Taten nach oben und sie sehen es nicht so wie den ersten. Dann sagt Allah, ich habe das akzeptiert, weil er war aufrichtig. Subhanallah. Möge Allah uns Ikhlas geben und uns bewahren. So sagt er, du hast gelogen, du hast gelernt, damit man sagt, ein Wissender, ein Gelehrter, Subhanallah. Und du hast gelesen den Koran, dass man sagt, Qari. Es wurde gesagt, du hast deine Belohnung schon bekommen. Und dann wird er auf sein Gesicht geschmissen und damit in Jahannam geworfen. Warum auf sein Gesicht? Weil das Gesicht, das Ernstvollste von den Menschen ist sein Gesicht. Und damit werfen wir uns nieder vor Allah. Und wenn man sagt, wenn einer dein Gesicht, wenn zum Beispiel jemand gibt dir eine Backpfeife oder etwas in deinem Gesicht, das ist demütiger, als wenn er dir 50 Schläge auf deine Füße oder deine Hände gibt. Und dieses Gesicht ist das Ehrenvollste, wie wir uns Allah Ta'ala unterwerfen und keinen anderen außer Allah. Deswegen, weil dein Angesicht und das Streben nach einem anderen Angesicht außer Allah, Azza wa Jalla hat dein Gesicht erniedrigt und wirst mit dem in Feuer gehen. Und auch als Nutzen, genauso auch derjenige, der Mujahid war, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der gekämpft hat und der gefallen ist, die Leute gedacht haben, er ist Shahid. Und er wird auch in Jahannam kommen, weil nicht jeder Shahid, sondern diejenigen, die unaufrichtig waren. Genauso derjenige, der gespendet hat, damit man sagt, er ist doch jemand, der freigebig und so weiter ist. Deswegen müssen wir auf allen unseren Absichten achten. Und keiner ist sicher vor Augendienerei. Es gibt einmal Ar-Riya und es gibt einmal As-Sum'a. Ar-Riya ist, dass wenn du eine Tat verrichtest, dass die Leute dich sehen. Und As-Sum'a ist, dass wenn du eine Tat verrichtest, dass die Leute von dir hören. Das ist Katastrophe. Beides führt in die Hölle. Nein, es gibt Arten von Taten. Die Gelehrten teilen die Arten der Ibadah in verschiedenen Arten. Yani. Wann begehst du, wann ist deine Tat gültig und wann ist sie ungültig in Bezug auf Riya und Sum'a? Die Ulama sagen, wenn jemand eine Tat verrichtet, sagen wir jetzt mal dein Gebet. Du beginnst das mit Ikhlas. Mit Aufrichtigkeit, vom Takbiratul Ihram, vom Anbeginn, du beabsichtigst diese Tat nur für Allah. Du bist in der Moschee. Und dann kommen Leute und schauen dich an. Dann kommt Waswasa in dein Herz. Also Einflüsterung. Und der Shaitan macht dir dann innerlich, ja, macht dein Gebet schöner, a'udhu billah. Und du kämpfst gegen diese Sachen, sagst, a'udhu billah, drin, ja, ich will nichts damit zu tun haben. Ne? Diese Tat habe ich für Allah begonnen und diese Tat werde ich für Allah ta'ala beenden. Und so beendest du, das hat keinen Einfluss auf deine Tat. Zweiter Fall, du beginnst deine Tat mit Riya. Sagen wir, du betest zwei Raka. Die erste Raka mit Riya, also dass die Leute deine Tat sehen. Und die zweite Raka betest du mit Ikhlas. Was ist der Hukum? Was ist das Urteil? Ungültig. Weil man bunia ala al-fasid, fawa fasid. Es hat schon mit falsch angefangen. Nein. Andere Beispiel, jetzt nicht das Gebet. Du hast 50, sagen wir, du hast 100 Euro. Die ersten 50 Euro, oder sagen wir diesem Mann, der Mann spendet 50 Euro für Allah und spendet andere 50 Euro, dass sie sagen, MashaAllah, Allahumma barik, er ist ein guter Mann. Was ist das Urteil dieser Tat? Ungültig. Nein, die erste ist gültig, weil die war 50 Euro war mit Ikhlas. Und die zweite ist ungültig, weil sie war nicht, die war mit Augendienerei. Und Augendienerei, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, habe ich mehr Angst für euch als den Dajjal. Und Allah als vor dem Dajjal. Na'am. Und alayhi salatu wasalam überliefert, dass Allah tabaraka ta'ala am jüngsten Tag, wenn er die guten, die Belohnungen austeilt, dass er denjenigen, die unaufrichtig war, sagen wird, geht zu denen, die sollen euch eure guten Taten geben, für die ihr das gemacht habt in Dunya. Und einige Ulama sagten, möge Allah ta'ala sich ihnen erbarmen, sie sagten zu Aya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah wird es nicht vergeben, dass man ihm was beigesetzt. So sagen sie, der Schirk, weil wir nach Al-Sunnah wal Jama'ah ist zwei. Es gibt den großen Schirk, wer ihn tut, ist raus. Wie zum Beispiel machst du Jud vor einem Grab, vor einer Götze oder schlachtest für einen anderen außer Allah, du bist raus. Und dann gibt es einen kleinen Schirk. Und darunter auch die Augendienerei. Dieser, wenn du den verrichtest, bist du nicht raus vom Islam, aber du hast eine gewaltige Sünde. Und die Ulama sagen, Allah sagt, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Allah vergibt nicht, dass man ihm was beigesetzt. Allah hat nicht gesagt, Allah vergibt nicht den großen Schirk, aber den kleinen. Sondern einige Lehrte sind der Meinung, dass der Schirk unbedingt bestraft werden muss. Ob der große oder der kleine. Wenn er stirbt, ohne Tauba. Yani. Und wenn der Shaitan zu euch kommt, Al-Ikhlas ist ein Risk von Allah ta'ala und ist nicht einfach. Wenn der Shaitan zu euch kommt und er sagt, du bist nicht aufrichtig. Stell dir vor, du bist wirklich nicht aufrichtig. Egal, brech deine falsche Nia und erneuere sie. Auch wenn es 1 Million Mal sind. Sag schon, jetzt mache ich es für Allah. Jetzt mache ich es für Allah. Und manchmal ist es nur was. Manchmal sagt, du machst es nicht für Allah, du machst es für die Leute. Dann frag dich, will ich, dass die Leute mich hören? Wenn du sagst, A'udhu Billah, dann weißt du, du bist aufrichtig. Du musst nicht anschauen. Und such Zuflucht bei Allah ta'ala davon. Ein paar Punkte, die uns vielleicht helfen, wie man Ikhlas bekommen kann, ist, dass wir wissen, dass alles von Allah Azza wa Jalla ist und dass Allah der Einzige ist, der dich belohnen kann und dass die Menschen niemals mit dir zufrieden sind und dass das Jannah und das Nar Allah erschaffen hat. Wenn du aufrichtig bist, kriegst du das Paradies und dann sind ewige, ewige Glückseligkeit. Bist du unaufrichtig, machst du Schirk, ist dein Platz in Jahannam, wenn du so stirbst, auf den großen Schirk. Und deswegen, Brüder, soll man auch Furcht vor Allah Azza wa Jalla haben, weil Allah kennt unsere Niyya am besten. Und immer wieder erneuert sie, erneuert sie, erneuert sie. Egal wie oft ihr in diese Falle fällt. Davon ist nicht der Gelehrte, noch der Strebende nach Wissen, noch der allgemeine Muslim davon befreit. Wallahu a'lam.